Wie wird beim allgemeinen Gericht die Herrlichkeit der Heiligen offenbar werden? Beim allgemeinen Gericht wird die Herrlichkeit der Heiligen dadurch offenbart werden, dass viele von ihnen, die nach ihrem Tod von den Bösen verachtet worden waren, dann vor aller Welt verherrlicht werden. Nachfolge Christi auch recht schön ausdrückt in einem Kapitel rum.